hier und werden sie verrecken hier und werden sie gefressen. Willkommen in meinem, willkommen im Haifischbecken hier und werden sie verrecken hier und werden sie gefressen. Willkommen in meinem, willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken. Der Haifisch ist zurück, diesmal habt ihr kein Glück. Ihr seid in meinem Becken, ein gefundenes Fressen. Meine Zähne wie Rasierkling, ich kann eure Angst riechen. Das Blut wittern, ja, spüren, wie sie zittern. Nichts kann mich daran hindern, euch zu zerfetzen. Das hier wird ganz böse enden, ihr seid hier meine Becken. Das hier ist mein Territorium, ihr jagt ich die Toys, bringe sie dann. Und bist du behindert, Digga? Du traust dich als Clownfisch in mein Gebiet. In der Hoffnung, dass er keinen Hunger auf dich kriegt, auch falsch gelacht. Plötzlich über dir ein großer schwarzer Schatten, du bekommst Panikattacken, ich fange an zu lachen. Es geht schnell, mache mein Maul auf und du hängst fest. In meinen Wangen zwischen den Zähnen verfangen, ich hab Pech gehabt. Der kleine Fehler hat dich umgebracht. Für mich warst du nur ein Hamschakidiertier. Ja, Schakidiertier, du Spaß. Tiefes, eiskaltes Gewässer, hier unten ist es finster. Tiefes, eiskaltes Gewässer, hier unten ist es finster. Tiefes, eiskaltes Gewässer, hier unten ist es finster. Hier unten werden sie verrecken, hier unten werden sie gefressen. Willkommen in meinem, willkommen im Haifischbecken. Hier unten werden sie verrecken, hier unten werden sie gefressen. Willkommen in meinem, willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken, willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken, willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken, willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken, willkommen im Haifischbecken. Glaub mir, ich bin ein gottverdammtes Raubtier. Trau dich niemals in mein Revier. Ich tauche nur auf im Blutrausch per schwarze Augen, die dir deine Seele aussaugen, dein Herz vor Angst stehen lässt. Der Thron, ja, der Thron ist besetzt. Was versteht ihr daran nicht? Ich regiere die 7 Weltmeer. Jeder weiß, der mein Kommand besser nicht in die Quere. Yeah, yeah. Das ist nur eine Warnung von mir aus, kommt euch alle her. Ich beweise euch auf eine grausame Art und Weise, dass ich euch zerfleische. Ich habe keine Feinde, weil ich sie alle verspeise. Lass mich bloß niemals von alleine, Junge, es dauert nur eine Sekunde und du bist verschwunden, die versunken, ertrunken. Ich riss dich mit in die Finsternis, doch wo es wirklich finster ist, ja, da lebe ich tauche nur auf, wenn ich Hunger habe. Und überlege dann, welch Fisch ich jage, gerade in Rage, Dicker, guck, wie ich zuschlage. Tiefes, eiskaltes Gewässer, hier unten ist es finster. Tiefes, eiskaltes Gewässer, hier unten ist es finster. Tiefes, eiskaltes Gewässer, hier unten ist es finster. Hier unten werden sie verrecken, hier unten werden sie gefressen. Willkommen in meinem, willkommen im Haifischbecken. Hier unten werden sie verrecken, hier unten werden sie gefressen. Willkommen in meinem, willkommen im Haifischbecken. Willkommen im Haifischbecken, willkommen im Haifischbecken, willkommen.